Kundgabe 2274. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.03.1942. Kampf für Jesus Christus. Heer der Streiter Gottes. Das Heer der Streiter Christi kämpft den gerechten Kampf. Es verteidigt die Gläubigen gegen die Anhänger der Welt, denn sie werden aufs Äußerste bedrängt. Und weil dieser Kampf ein gerechter ist, wird auch der Sieg auf Seiten derer sein, die Jesus Christus verteidigen. Und es wird mit dem Schwert des Mundes gekämpft werden, und der Herr selbst wird der Heerführer sein, und seine Streiter werden ihm folgen, wohin er sie auch führt. Und ob er auch nur eine kleine Schar aufzuweisen hat, die unter seinem Banner in den Kampf ziehen, sie werden dennoch den anderen an Kraft überlegen sein. Denn wo Gott selbst den Kampf segnet, dort wird niemals zu fürchten sein, dass die kämpfende Schar überwältigt wird und der Gegner als Sieger hervorgeht. Denn seine Schar hat große Macht, und diese Macht schöpft sie aus dem Glauben an Jesus Christus. Und ihren Glauben enttäuscht Gott nicht. Und unsichtbar greift er dort ein, wo Gefahr droht. Denn es ist sein Wille, dass für seinen Namen gekämpft wird. Und also wird er die Streitenden nicht ohne Unterstützung lassen. Und so stellt er nun sein Heer zusammen, und er ermahnet sie, fest zu sein im Glauben, auf das er wirken kann durch sie, auch wenn sie ihrer körperlichen Fessel noch nicht ledig sind. Denn Gott will die Seelen gewinnen, die noch schwach sind im Glauben. Er will ihnen die Vergänglichkeit alles Irdischen verständlich machen, auf dass sie ihr Sinnen und Trachten richten auf das Wichtigste, auf die tiefe Verbindung mit dem Gott der Liebe, der Allmacht und der Weisheit. Sie sollen sich ihm nähern in innigem Gebet und um ihr geistiges Wohl bitten. Alsdann ist er zu jeder Gnadengabe bereit. Und er stärkt auch ihren Glauben. Und so nun der Kampf beginnt, sind diese auch willig, als rechte Streiter für ihn und seinen Namen zu kämpfen. Denn sie werden stark sein, weil sie glauben. Und sein Name wird ihnen heilig sein, weshalb sie auch für Jesus Christus streiten werden in der kommenden Zeit. Amen.